Liebe Hörspielfreunde, heute Abend wiederholen wir noch einmal Ulrich Plenzdorfs Radiostück »Kein runter, kein fern«, das in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur Norbert Schäffer entstanden ist. Plenzdorfs Text, der 1969 in Ost-Berlin spielt und unter anderem von den Feierlichkeiten anlässlich des 20. Jahrestages der DDR-Staatsgründung berichtet, hat heute eine unerwartete Aktualität bekommen. 1978 wurde die Prosafassung mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet und im Frühjahr 1989 wurde der Hörspielversion der internationale Prix Futura in Berlin zugesprochen. Hören Sie nun in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk »Kein runter, kein fern« von Ulrich Plenzdorf. Regie Norbert Schäffer. Kein runter, kein fern. Ein Hörspiel von Ulrich Plenzdorf. Sie sagen, dass es nicht stimmt, dass Mick kommt und die Stones. Rocco. Aber ich weiß, dass es stimmt. Rocco Repocco. Ich hab Mick geschrieben und er kommt. Rocco Repocco Pipor. Ich könnte allen sagen, dass Mick kommt, weil ich ihm geschrieben habe. Aber ich mach's nicht. Ich sag's keinem, ich geh hin. Ich kenn die Stelle und komm ganz dicht ran an die Mauer. Und drüben ist das Springerhaus. Wenn man da rangeht, springt es über die Mauer. Springerhaus, Ringerhaus, Fingerhaus, Singerhaus. Mick hat sich die Stelle gut ausgesucht. Wenn er da auf dem Dach steht, kann ihn ganz Berlin sehen und die anderen, John und Bill und die, und hören mit ihrer Anlage. Die werden sich ärgern. Aber es ist ihre Schuld, wenn sie Mick nicht rüberlassen. Ich habe ihm geschrieben, aber sie haben ihn nicht rübergelassen. Aber Mick kommt trotzdem so nah ran, wie es geht. Kamera. Auf Mick ist Verlass. Den Haupthauptmajor Fritz Scholz, der unterhalb der Haupttribüne den Takt angibt. Sie sagen, die drüben sind unser Feind. Wer so singt, kann doch nicht unser Feind sein. Wie John und Bill und Mick und die... Aber Mick ist doch der Stärkste. I can get the satisfaction. Ich gehe hin. Da darauf kann sich Mick verlassen. Ich gehe hin. Fred muss in der Kaserne bleiben und der hat Dienst. Ich sehe mir die Parade an. Und dann Zapfenscheich. Und dann das Feuerwerk. Und dann Mick. Parade ist immer Schau. Die ganzen Panzer und das. Ich sehe mir die Parade an. Kein Fern. Dann Zapfenstreich. Kein runter. Dann Feuerwerk. Kein runter. Dann Mick. Kein runter. Arschkackpiss. Ich fahre bis Schlewski-Straße vorne raus. Zapfenstreich. Stratzenweich, Samaritergrün, Frankfurter Rot, Strausberger Blau, Schlewski-Grau, vorne raus. So Strapfenzeich. Mit klingendem Spiel und festem Tritt an der Spitze der junge Major mit seinem Stab. Der junge Haupttambourmajor Fritz Scholz, der unter der Haupttribüne den Takt angegeben hat mit seinem offenen Symp. So hängt auch von unserer Militärmacht ab. Warte mal. Ob wir unsere Rolle Symp. Als Friedensstaat Gesicht. Und seinem Durchschnitt von 1,3. Einer der besten. Er wird an Leuners Computern für den friedlichen, sozialistischen deutschen Staat arbeiten. Denn er hat ein festes Ziel vor den Augen. Dann Feuerwerk. Dann Mick. Ich weiß, wo die Stelle ist. U-Bahn bis Spittelmarkt. Ich fahr bis Alex. Dann Linie A. Kloster Grau. Merk Moos Weiß. Spittelmarkt vorne raus. Springerhaus. Mick und John und Bill und die auf dem Dach. I can get a satisfaction. Rocco Repocco Pipoa. Schweigen, Sonne, rote Fahnen. Die Glockenschläge der neunten Stunde klingen über der breiten Straße auf. Und da beginnt mit hellem Marschrhythmus unter strahlend blauem Himmel der Marsch auf unserer Straße durch die 20 guten und kräftigen Jahre. Jahre unserer Republik, unseres Arbeit- und Bauernstaates. Die großartige Gratulationskur unserer Hauptstadt zum 20. Geburtstag der DDR auf dem traditionellen Marx-Engels-Platz in Berlin. Verehrte Tribüne, die uns diese Straße immer gut und klug vorangegangen sind, die Repräsentanten der Partei und Regierung unseres Staates, an ihrer Spitze Walter Ull. Jetzt kommen Sie! Aber bloß Fußtruppen. Panzer noch nicht. NVA mit ausgezeichneter Kampftechnik, die unsere gute Straße hart an der Grenze des imperialistischen Lagers sicher flankiert, bildet den Auftakt der Kampfdemonstration. Die Fußtruppen, Land- und Luftstreitkräfte sowie der Volksmarine in je drei Marschblöcken ausgerichtet wie straffe Perlenschnüre paradieren mit hellem Marschtritt unter winkenden Blumengrüßen der Ehrengäste an der Haupttribüne vorbei. Fred wird sich in den Arsch beißen, dass er da nicht bei ist. Er ist bloß Bulle. Bullen marschieren nicht. Aber Junge, dein Bruder ist kein Bulle. Er ist Polizist wie viele andere. Mama. Wenn er noch mal Bulle zu sein, dann weiß ich nicht, was ich... Den Bullen kriegst du noch wieder. Fred, der marschieren nicht. Fred, Rocco ist Rocco Repocho. Rotschere, Potscher, Pipoa. Wenn ich dran bin mit Armee und dem, gehe ich als Panzermann. Wenn sie mich nehmen. Das ist die einzige Scheiße, wenn man gestört ist. Sie nehmen einen nicht zur Armee. Aber wenn man sich freiwillig meldet, müssen sie einen nehmen. Dann werden die Motorgeräusche stärker, voller. Superglänzende Panzerabwehrraketen auf Schützenpanzerwagen, Geschosswerfer, Panzerabwehrkanonen, die schlanken Rohre schützend zum Himmel gerichtet, sind die Nächsten, die unter dem Winken und Rufen der tausende begeisterter Betrachter unserer Straße herauffallen. Die Bedienungen dieser Technik erreichen bei allen Gefechtsschießen Höchstnoten. Dann zittert die Luft. Schwere, modernste Kettenfahrzeuge rassen heran und dröhnen. Panzerverbände, darunter erstmalig gezeigte gewaltige Brückenläge, Panzer und Raketentruppen, deren Spezialfahrzeuge teilweise mit drei Raketen geschützt sind, donnern in exakter Formation über den Asphalt. Ich kenne einen, den haben sie auch genommen. Wenn die Prüfung besteht, ob man normal ist. Wenn man weiß, was die Hauptstädte sind von Polen, Tschechien, Ungarn, Sowjetunion und die Warschau, Prag, Budapest und Moskau. Als Panzermann würde ich Mifrit laut sagen, du bist ein B. Und er könnte nichts machen. Panzermann ist mehr als B. Panzerabwehr. Bleibt B. Aber Panzermann ist Panzermann. Und die Hand eines Chirurgen braucht so einen Lenkschütze, um die Raketen treffsicher ins Ziel zu steuern. Er braucht aber auch den Panzer. Ich möchte Panzer sein. Silberner Panzer. Dann werde ich alle B niederwalzen und den auch. Vielleicht nicht alle B. Aber Manfred ganz sicher. Aber vielleicht Manfred auch nicht. Ich würde meine schlanken Rohre auf ihn richten und sagen, sag, dass du ein B bist. Auch wenn er dann schon studiert, aber B bleibt B. Und wenn er es sagt, muss er noch gegen mich boxen. Zwei Runden. Er muss immer gegen meinen Panzer boxen. Und ich würde bloß dastehen und stillhalten, bis ihm seine Knochen bluten. Und ihn würde ich vielleicht auch nicht umwalzen. Ich würde meine schlanken Rohre auf ihn richten und sagen, hol sofort Mama zurück und sag, dass sie nicht haltlos ist und dass sie die schönste Frau ist und dass ich ein Taschenmesser haben darf. 2, 3, 1000 Millionen, wenn ich will. Und dass ich mit links schreiben darf und dass ich kein chronischer Bettnässer bin und nicht gestört und keine Haltung und faul. Und dass ich Tischler werden kann. Und dann frage ich ihn, ob er sich ändern will. Und wenn er ja sagt, sag ich, das muss er erst beweisen. Er muss zum Beispiel damit aufhören, seine stinkenden Zigaretten zu rauchen, dass er ihn zum Kotzen wird, wenn man in sein Zimmer kommt. Damit muss er anfangen und dann muss er aufhören, sich beim Essen die Socken auszuziehen und zwischen den Zehen zu polen. Zehen schreibt man mit H. und dann seine Stulle anfassen. Und der muss mir Westkaugummis kaufen und der muss aufhören damit, dass in der Wohnung nichts aus dem Westen sein darf und dass der Westen uns aufrollen will. Mick will kein Aufrollen und Bill und die und John. Das sind Panzer, Abwehrkanonen. Der muss jeden Tag dreimal laut sagen, im Westen kann man hinfahren, wo man will. Im Westen kann man kaufen, was man will. Im Westen sind sie frei. Mama ist in... Eure Mutter hat die Republik verraten. Wir sind jetzt ganz auf uns, wir drei. Jetzt zusammenhalten, außerhalb gemeinsam. Manfred wird sich weiter um seinen Bruder wie schon und er wird weiterhin gut lernen und noch besser wie in der letzten. Jetzt gerade. Und mir keinen Ärger in der Schule, klar? Er geht zur Hilfsschule. Wer sagt? Frag ihn doch. Manfred, der Birnverräter. Er geht zur Hilfsschule? Wer hat das veranlasst? Mama. Verräter. Seit wann? Seit wann ist er auf dieser Schule? Seit der dritten, seit er sitzen geblieben ist. Warum weiß ich das nicht? Warum ich das nicht weiß? Mama hat es verboten. Verräter. Ich will das Wort Mama oder Mutter für diese Frau nicht mehr. Mama. Diese Frau hat ihn also hinter meinem Rücken in diese Schule. Deswegen also seine guten Leistungen in der letzten. Da kommt er mit. Das werden wir ja. Das hat er sich so. Sich von normalen Leistungen drück, hinter meinem Rück, diese Frau und dann sich ab. Das mache ich rück. Wo ist diese Schule? Wie heißt der direkt? Brade? Vater. Brade schafft keiner. Nicht mal die 4C und die schaffen jeden Lehrer. Als hilfsschulbedürftig im Sinne des Paragraphen 19 des Gesetzes über das einheitliche... Warte mal. Über das ein... Das sozialistische Bildungssystem und der 5. Durchführungsbestimmung zu diesem Gesetz sind alle schulbildungsunfähigen, schwachsinnige Kinder. Mein Sohn ist nicht schwachsinnig. Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. Im bei Ihrem Sohn sind alle Merkmale einer ausgeprägten sozialen Schädigung. Mein Sohn ist nicht geschädigt. Einfach faul. Von früh auf. Keine Haltung. Ihr Sohn ist nicht faul. Und er hat sogar eine relativ gute Merkfähigkeit für einen Schwachsinn. Schwachsinn ist doch nur eine Folge Kapital... Warte mal. Also Kapital... Wo soll denn Sozialismus der Nährboden? Für Schwachsinn. Wo ist der Sozialismus der Nährboden für Krebs? Krebs ist eine Krankheit. Schwachsinn ist auch eine Krankheit. Kein korrekter Vorgang. Hinter meinem Rückhaltsfahrt. Das ist nicht selten aus Furcht. Und wir sind nicht die Unterschriften beider Eltern. Bei mir braucht keiner Angst. Das ist eine Intrige dieser Frau, politisch. Aus Hass gegen, sie wusste um meine Tätig. Ich bin beim, und dann hat diese Frau die Republik im Wissen, dass mir die weitere Tätigkeit beim Licht, verlange ich die sofortige Rückschulung. In der Fehlerpraxis konnten solche Rückschulungen bisher nur in äußerst seltenen, so etwa bei groben Fehlern in der Aufnahme dir. Warte mal. Dir? Liegt bei Ihrem Sohn keinesfalls vor, mein lieber Mann. Wie ich bereits sagte, arbeiten die Hilfsschulen mit speziellen Lehrplänen. Ein zu uns über Kind kann daher die ohnehin vorhandenen Rückstände nicht nur nicht... Hilfser bleibt Hilfser. ...sondern die Leistungsunterschiede zur Oberschule vergrößern sich rasch und schließen eine spätere Rück... Hilfser bleibt Hilfser. Rotschori, Patscho, Pipoa. Das ist alles der Einfluss dieser... Mama hat auch nie kapiert, warum bei 35 minus E ist gleich 17, E gleich 18 ist. Ja, sie hat das kapiert, weil 17 und E 18 ist, aber sie weiß auch nicht, wie man drauf kommt. Warum man E auf die andere Seite bringen muss, auf welche andere Seite überhaupt? Und warum E auch D sein kann? E kann doch nicht D sein. Und was dabei variabel? Kein und Abel sind variabel. Abel und Kein sind Arschkackpiss. Alle wussten das, bloß ich nicht. Sitzenbleiber, Schweinetreiber, Sitzenbleiber, Fünfenschreiber. Ausgerechnet er nicht. Das kann doch bloß daran, dass er zu faul. Einfach zu, nie hat er das. Sieh dir meinen Vater an. Unter dem Kapitalismus als Arbeiterjunge nicht die Familie ernähren. Und wie hat er sich hoch? In den Nächten mit Eisernem und morgens um 4. Von mir will ich ganz, aber nimm seinen Bruder. Leistung sehr, wenn auch noch keine Klagen, weil vom ersten Tag an... Mfred, der B. Ich bin Hilfser. Aber Mfred ist B. Es muss ja auch Hilfser geben. Aber B muss es nicht geben. Ich hatte schon immer einen Yachtschein. Yachtschein schreibt man mit SCH. Er soll nicht immer die Endungen verschlucken. Deswegen schreibt er auch falsch. Geht das nicht in seinen Kopf? Sprich mir nach. Reden, singen, laufen. Das schreibt er jetzt 10-mal. Arschkack, Pess, Mick, Mama. Der Junge kann doch nichts dafür, wenn er nicht alles begreift. Mama. Du hast für alles eine Entschuldigung, was den Jungen. Ich habe auch nicht alles begriffen und bin trotzdem halbwegs anständiger Mensch geworden. Du immer mit deinem Halbwegs. Heute sind die Anforderungen, dir würde es auch nichts schaden, wenn du. Manches muss man eben einfach sich hinsetzen und pauken. Das einmal eins kann man nicht begreifen. Das muss man, bis es einem in Fleisch und Blut. Er ist Arbeit, der Junge, und er kann. Dass ich hier richtig verstanden werde. Ich will hier keinen Gegensatz zwischen Arbeitern und Söhnen von Friseuren. Frösen von Siseuren. Frönen von Siseuren. Friesen von Söseuren. Sösen von Frisönen. Schließlich sind wir alle eine große Gemeinschaft. Und wenn er so weiter landet, dann auch in der Hilfsschule. Ein Fleischmann und in der Hilfs. Wie heißt ein Fleischmann und nicht Fleischmann? Seinen eigenen Namen wird er doch noch. Wie es in deiner Familie, weiß ich natürlich. Bitte lass meine Familie aus dem Spiel. Mama. Ich werde dafür, dass er, sagen wir, in 2 Jahren auf Durchschnitt 2,5. Und Manfred wird ihm dabei helfen. Noch besser als. Schließlich sei der Brüder. In Ordnung, Manfred? Ich wünsche eine deutliche Hand. Da wird eben gesessen und gearbeitet. Und nicht mehr runter und kein Fern. Und jeden um 16 Uhr wird bei mir und angetanzt und die Schularbeiten der ganzen und die Leistungen durchgesprochen. So lange bis es. Und dann werden wir ja. So im Tränen am Firmament über der Straße unserer Arbeiter- und Bauerngeschichte. Böllerschüsse. Seidene Banner der Arbeiterklasse und unserer Republik schweben durch die Sonnenstrahlen herab. Und ringsum, hinter dem Platz, auf dem die Marschmusik des abmarschierenden Spielmannszuges und des Musikchors der NVA vertonen war, hört man ein Summen, Singen, Rufen. Die breite und bunte Front der Berliner Bevölkerung zieht zur Gratulationskur auf der Straße heran. Die Straße ist voller... Manfred wird das beaufsichtigen. Einwände? 2,5. Kein runter, kein fern. Kalern, Kalorum, Kapitalismus, Konzentrationsmängel sind ein typisches Zeichen. Und in 2 Jahren wird mich kein Lehrer mehr in die Schule und wie ich dumm dastehen. Mein Sohn ist versetzungsgefährdet und die Schule bereits schon lange signalisiert und Informationen gegeben und ich weiß nichts. Jeder Brief wird mir in Zukunft und jede Arbeit vorgelegt. Vorgelege. Das sind, wenn man Vorgelege dienen... Sie erhöhen, sie sind eine Zusatzeinrichtung zur Erhöhung der Drehzahl der Welle, zum Beispiel bei Drechselbänken, bei der Verarbeitung sehr spröder Holzarten, zum Beispiel Kiefer. Die würde ja splittern. Es empfiehlt sich, bei Kiefer Kernholz zu nehmen. Wenn überhaupt zum Drechseln, eher von den einheimischen Hölzern, Buche, Esche, also kurzfaserige Hölzer. Dabei geht es auch mit Kiefer, wenn man aufpasst. Kiefer ist gut. Dass die Schule meine Dienststelle informiert, dass der Sohn des Nossen Fleisch schlechte Leist, erziehungsschwierig, außer Werken, ich weiß, wegen seinem Holzfimmel. Filzhommel, Volzhimmel. Keine Illus. Warte mal. Illu. Ich habe nicht und mein Vater hat nicht in den schweren Jahren, damit unsere Kinder Tischler. Damit ich hier richtig verstanden, das richtet sich nicht gegen Tischler. Es muss und es soll auch Tischler. Aber sollen die mal Tischler, die so lange immer Doktor? Wobei ich nichts gegen Doktoren. Doktoren muss es, sie sind sogar die Verbündeten. Aber wir orientieren sowieso, dass im Zuge der technischen... Sisivo. ...wenig intelligenzintensive tätig, zum Beispiel Tischler, durch weitgehende Mechanik bzw. Substitut neuer Werkstoffe, wie zum Beispiel Plaste. Schlaste, Klaste, Klaste, Pflaste. Vom Plaste kriegt man Krebs. Plastekrebs. Und da soll er Tischler werden? Sein Taschenmesser gibt er sofort ab. Und das ganze Holz kommt aus dem Kell. Plaster hat Zukunft. Und das hört auch auf, dass er nicht von Plaster essen. Wir alle essen von Plaster und es bekommt. Ne, Manfred, ist er etwa nicht? Und außerdem ist es Hüg. Er wird sich daran gewöhnen. An Rechtschreiben hat er sich auch und sehr gut. Und noch ein Punkt. Das Bettnässen, das hört nur auch auf. 10 Jahre und nicht wissen, wann wir auf Klo. Meine Meinung hierzu, dass wir ihm das Linksschreiben abgewöhnt, dass er jetzt aus Protest ins Bett. Er soll sich zusammennehmen oder ihr geht zum Arzt. Es gibt gegen alles einen. Ihre Freiheit ringen wir. Die DDR ist richtig programmiert. Sie hat in aller Welt Freunde und ein hohes Ansehen. Unsere Straße war nie eine glatte Chaussee. Schwer war der Anfang voller Mühen und Entbehrungen. Aber sie ist gepflastert mit dem entschlossenen Willen von Millionen. Zeugnis der Befreiungstat der Sowjetunion. Ein T-34 mit der sowjetischen Aufschrift Tod dem Faschismus. Dann ganz groß Fotokopie. Würde ich auch bei mir vorne draufschreiben, wenn ich Panzer wäre. Und dann würde ich meine schlanken Rohre auf ihn richten und befehlen, rufen Sie sofort aus, tut dem Faschismus. Das würde er bestimmt machen. Und dann würde ich sagen, sagen Sie, dass Sie ein Faschist sind. Und das würde er nicht machen. Und dann würde ich mit meiner schlanken Rohre auf ihn losfahren und dann würde er wegrennen. Aber ich würde ihm nachfahren und wenn er in ein Haus rennt oder in seine Dienststelle, würde ich davor in Stellung gehen und sagen, gebt ihn raus oder ich schieße das ganze Haus in Klump. Und sie würden ihn rausgeben, weil sie sich ihr schönes Haus nicht für einen Faschisten kaputt machen lassen würden. Und dann würde ich ihn vor mir hertreiben bis vor Mfreds Kaserne und würde sagen, gebt Mfred den raus. Und sie würden vielleicht auf mich schießen, aber ihre Kugeln kommen durch meinen silbernen Panzer nicht durch. Und sie müssten Mfred rausgeben, Rotscho. Und dann zwinge ich ihn mit Mfred 2 Runden zu boxen. Bis er auf die Bretter geht, Rotscho, Repotscho. Und immer, wenn Mfred nicht richtig zuhaut, weil er ihm nichts tun will, lange ich ihm eine mit meinen 2 schlanken Rohren, dass er umfällt. Rotscho, Repotscho, Pipoa. Wir wissen, dass die Kinder ruhig schlafen können, weil Genossen auf Friedenswacht stehen. Er hat nur Kraft. Aber Mfred ist im Verein, er weiß, wo er hinhauen muss, dass es gemein ist. Bloß im Verein darf er nicht auf den Magen und die Ohren. Immer auf die Ohren. Jedenfalls, da hat deine Mutter recht, Manfred. Dass du ihn haust, das muss. Das ist nicht. Dazu hat hier nur einer das. Klar? Wenn er anfängt. Stimmt das? Wie ein Idiot geht er plötzlich auf mich los. Stimmt das? Wenn Mfred mich nicht rauslässt, wenn ich aufs Klo muss. Das mit Mfred macht er auch bloß, um mich zu ärgern. Warum spricht er seinen Bruder nicht mit seinem Namen, der Idiot? Und dann wundert er sich. Hier sagt ja niemand meinen Namen. Aber das ist doch nicht wahr, Junge. Mama, ja, du. Aber die nie. Was heißt denn hier die? Ich soll nie? Also. Das macht er immer so, der Idiot. Sag keinen Ton. Lass den Idiot. Mama. Und das mit dem Klo sagt er auch nur, um sein Bettnässen auf mich zu schieben. 10 Jahre und noch nicht wissen, wann er aufs Klo muss. Das ist doch nicht normal. Jetzt sag mal wirklich. Lässt Manfred dich nicht aufs Klo, wenn du musst? Mama. Mama. Mama, wenn er da ist, darf ich nur aufs Klo, wenn er bestimmt. Er stellt sich einfach vor die Tür. Der spinnt. Aber wenn wir da sind, kann Manfred sich doch nicht. Ich sag ja, der spinnt. Nachher bin ich noch schuld, dass er 1-5 nach der anderen schreibt. Wenn ihr da seid und ich gehe aufs Klo, ohne ihn zu fragen, haut er mich später. Der spinnt. Der fängt an. Er geht wie ein Idiot auf mich los. Du sollst den Idiot lassen. Ich hab das schon mal gesagt. Mama. Dass du gegen mich bist, weiß ich. Deine Mutter ist nicht gegen dich, Manfred. Aber was er hier vorbringt, ist natürlich... Und von dir als dem Älteren und Reiferen hätte ich erwartet, dass du nicht... Jedenfalls wollte ich so nicht verstanden werden. Lass ihn so auf. Und in Zukunft will ich da keine Klagen mehr. Und was das Hauen anlangt, folgender Vorschlag. Ich stifte ihm auch ein paar Boxhandschuhe und damit kann er in Zukunft auf Manfred losgehen. Und dabei lernt er gleich was von der Technik, das kann nicht schaden. Sag Manfred. Manfred. Gut. Eine Runde. Sag Manfred. Manfred. Gut. 2 Runden. Sag Manfred. Manfred. Gut. 3 Runden. Immer auf die Ohren, I can get a satisfaction. Mick, Mama, Springerhaus vorne raus. Mick und John und Bill und die mit ihrer Anlage auf dem... Ich muss platzen. Straße gehört der Hund. Über 1000-köpfiger Verfahrenszug von Jung und Dämann Pionieren, die besten ihrer Freundschaften, führt die nächsten Marschflöcke an. Mädchen und Jungen mit blütenweißen Blusen schwenken mit. Ich glotz mir das hier zu Ende an. Ob da auch Hilfe dabei sind? Gerade zeigte Macht. Gute Macht. Humanistische Macht. Von uns keine. Samariter Grün, Strassberger Blau, Schleski Grau. Ich verdurch, scheiß Zapfenstreich. Schilling Gelb, Alex Umauf A, Merkmus Weiß, Kluster Grau, Spittelmark. Vorne raus, Springer raus, Mick. Mick ist größer als die anderen. Man sieht ihn sofort. Auch ist Mick blond. Seine Haare gehen ihm bis auf die Hüften. Sie sind auch wellig. Wenn Wind ist, stehen sie ab, wie bei Mama. Er hat auch so kleine Hände. Sie riechen süß nach Westcreme. Sie sind warm. Den kleinen, gerillten Huckel. Wenn sie mich anfasst und die Nägel glänzen und sind lang und vorn rund. Sie soll aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen beim Gitarrespielen. Er soll lieber ein Plättchen nehmen. Sonst kann er mich nicht mehr auf dem Rücken kraulen, wenn die Anfälle kommen. Das ist schön. Holz ist schön. Messer sind schön. Schlafen ist schön. Trinken. Er darf einfach nicht mehr so viel trinken. Dann wird er auch nicht mehr ins Bett essen. Ist schön. Träumen ist schön. Blütenweiße Blusen sind schön. Weiße Blusen sind schön. Blusen sind schön. Die denken, ich kann nicht mehr träumen, weil sie Mamas Bluse haben, Fred und der. Ist dieses Kleidungsstück bekannt? Aha. Um was für einen handelt es sich? Sehr richtig, eine Bluse. Eine Mädchenbluse. Welchem Mädchen gehört, beziehungsweise hat sie? Er weiß es nicht. Manfred, wo hast du diese Bluse? In seinem Bett. Unter der Matratze. Was hat es also mit dieser Bluse? Nichts. Sie liegt in seinem, aber es hat nichts. Sieh mich an. Was hat es mit dieser Bluse? Er legt sie immer unter das Kopfkissen. Und dann? Er schweigt. Nun gut, 5 Tage kein und kein. Und dann werden wir ja... Ich glaube, diese Bluse gehört mal... dieser Frau. Fred, der Birnverräter. Ach. Sie hört, das ist ja abnorm. Das ist ja perf. Wie kommst du zu dieser Bluse von dieser Frau? Geklaut wird sie haben. Damals noch. Verräter. Stimmt das? Gut, weitere 5 Tage kein und kein. Und außerdem kein... Was ist noch von dieser Frau? Rede. Wir durchsuchen dich sowieso. Sie, sie, wo, wie, sie, so. So, so, wie, sie, so, wie. Mamas Taschentuch, das finden die nie. Das schluck ich runter. Rotscher. Ich brauche es bloß anzufassen, dann kommt Mama. Rotscho, repocho. Sie kommt und holt mich nach dem Westen. Rotscho, repocho, pipoa. Sie kommt vom Springerhaus über die Mauer. Und ihre Haare gehen ihr bis auf die Hüften. Die Gitarre hat er bei sich. Keiner kann ihr was. Er ist stark. Ein Schlag auf der Gitarre und alle fallen um. Und sie nimmt mich bei der Hand mit den kleinen gerillten Huckeln. Und sie sagt, entschuldige bitte, dass ich erst jetzt komme. Ich musste mir erst ein Haus und ein Auto kaufen. Es hat 2 Zimmer für dich. Eins zum Schlafen und eins, da steht eine Hobelbank. Und so viel Holz, wie du willst. Aber zuerst fahren wir nach Italien oder wohin. Und dann hops ich mit ihr über die Mauer. Keiner macht was. Sie haben Angst, weil Mick so groß ist. Oder sie sehen uns nicht. Es ist Nacht. sie will mich rübertragen. Aber ich sag ihr, gib mir bloß einen Finger. Ich spring alleine, wie früher. Springerhaus, Fingerhaus. Und der macht es. Und ich spring. Und John und Bill und die fangen an zu spielen. I can get a satisfaction, rachore, pocho, pipoa. Und ich mach für jeden eine Gitarre. Für mich die beste. Ich bin Hilfser und blöd und alles. Und Hilfser brauchen sie im Westen auch nicht. Aber Gitarren machen kann ich. Aus dem besten Holz, aus Linde. Ich hab jetzt ein Zimmer und Holz und eine Hobelbank. Und ich bin der größte Gitarrenmacher im Westen. Aber nicht für Spaß. Für alle, die sich keine kaufen können, aber spielen wollen. Ich nehme auch kein Geld. Nur von Stars. Außer von Mick und John und Bill und die Storms. Das ist es, was die Armen so erbittert und die Reichen auf die Barrikade treibt. Unseren besten Freund aus. Frechhöre rufen mit kräftiger Stimme. Mit der Jugend jung geblieben. Wenn ich im Westen bin, darf Hufred nicht mehr bleiben mit dem Bruder im Westen. Wie damals bei ihm als Mama. Da durfte er auch nicht mehr. Da musste er die Dienststelle wechseln. Deswegen. Es ist bloß wegen Vater. Gerade dem schreibe ich, dass es nicht wegen ihm ist. Wenn alle so wären, wäre ich noch da. Und Frau Roth und Herr Kuhn und unsere ganze Schule und alle Hilfser, außer Eberhardchen. Es ist wegen. Mama. Leuchtet das Blau der FD auf die Straße rauf. 1200 Musiker ziehen an der Spitze der drei Marschblöcke mit 20.000 FDJ daran. Die eingeschlossenen Reihen der Marschformationen vermitteln ein anschauliches Bild von der Kraft der Jugend, von unserem Tatendrang. Rhythmisches Klatschen von den Tribünen begleitet sie. Da, verhält der Zug vor der Ehrentribüne. Die Hymne der Republik steigt von den vielen tausend Gesungen in den Himmel. Die mächtigen neuen Bauten ringsherum werfen das Echo zurück. Zieht auch die letzte, die machtvolle Marschformation der FDJ auf der sonnenhellen Straße hinaus. Hinaus ins dritte Jahrzehnt unserer... Die gehen in Richtung Springerhaus. Nachher fängt mit schon an. Ich muss los. Die werden mich sehen, zu hell. Arschkopf, ist auch egal. Hauptsache, ich bin bis neun wieder da. Wenn der vom Dienst kommt, schlägt er mich tot. Soll er doch. Auch egal, ich gehe zu Mick. Wenn nicht, das ist Verrat. Ich kenne die Stimme. Ich nehme die U oder Tram. Mick nimmt die U. Samariter Grün oder die Tram heißt japanisch Baum. Tram, Tram, Bäume und Wald. Tram, Tram, Tram, Tram, Tram, Tram. Mama, ich kann Japanisch. Französisch. Mon cher, mon, mon, mon frère Gaston spuckt mir. Warte mal. Spuckt mir, also spuckt immer in die Bouillon. Englisch. Scheiß Ampel mit ihr ewiges Rot. Ich nehm die U. Die U. Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis zahlen außerdem Fahrpreis laut Tarif 5 MDN Nachlösegebühr. Oder hast du Rett? Bei Augenqual nur Zappletal. Schöner unsere Hauptstadt, mach mit. DDR 20, DDR 20, DDR 20, DDR 20, DDR 20. Weiße Schiffe, frohe Stunden. D- 20. Ich bin 20 unserer Besten. Besteigen und verlassen fahrender Züge. Lebensgefährlich. Bitte benutzen Sie auch die hinteren. Zug kommt. Der Zug kommt. Schön neu, der Zug. Wesig doch, bin da nicht von Star. Nicht öffnen. Während der Fahrt. Lebensgefahr. Du isst mich nicht, du trinkst mich nicht, du tust mich nicht in Kaffee rein, du bist mich doch nicht krank. Mama, nicht wegen dir. Es ist aber besser so. Lebensgefahr. Schwester, halten Sie. Wie viele Tabletten waren? Wie kommt das Kind überhaupt? Haben Sie das Testament? Er hat ein Testament, er wollte... Liebe Mama, es ist besser so. Meine Sachen sind alle für dich. Du kannst nun auch weg. Aber Junge, ich will doch nicht weg von dir. Ich lass dich doch nicht allein. Stimmt es, dass er eine Klassenarbeit bei Frau Schunzi lag? Fred, der Birnverräter. Deine Arbeit ist wieder Fleischmann. Alle anderen. Ich weiß nicht mehr, was ich... Fünfenschreiber. Der Idiot spinnt doch mal wieder. Der hat garantiert den Film gestern mit dem Selbstmord gesehen. Du bist jetzt mal ruhig. Wir haben was doch. Du solltest doch. Hab ich nicht gesagt, kein Fern? Was hat er gestern? Keine Ahnung. Soll ich vielleicht... Ruhe! Raus. Schon immer gesagt, dass der Einfluss des Westfern... Notbremse. Handgriff bei Gefahr ziehen. Leistung des Einzelnen nun mal das Maß für alles in unserer Gesellschaft. Wenn ich auch zugebe, dass manchmal mit allzu großer Härte erzwungen... Statt mich rein zeitlich mehr um ihn. Aber meine Aufgaben als trotzdem der Meinung, dass hier ein Fall von extremer Drückebaggerei, Indizien wie Klassenarbeit sprechen, nicht zulassen. Will aber jedenfalls bis auf wieder dahingehend, Modi, das runter möglich, wenn Manfred kein Fern bleibt bestehen. Sein Taschenmesser kann er wieder, wenn er sagt, von wem. Bitte benutzen Sie auch die hinteren Wagen. Sie sind von Eberhardchen? Ich habe jetzt vielleicht 1000 Mark Schulden bei ihm, oder warte mal. Dritte Klecker. Dann 4 Jahre Hilfs. Ein Tag 1 Mark für das Mittel, das sind, wenn der mich sieht, 20 Stück hat er verbrannt. Das sind am Tag 20 Mark. Gut, Fleischmann. Das Jahr 300. Warte mal. Also 12 Monate. Der Monat hat... War das schon Schlewski? Samariter Grün, Schlossberger Blau, Schlewski Grau. Also das sind... Dabei war sein Vater heilig. Die Bibel oder die Heilige Schrift? Mein Vater hat nur Heilige Schriften. Sag bloß, du hast noch nichts von der Bibel? Ey. Und Adam erkannte sein Weib Eva. Und sie gebor ihm 2 Söhne. Kain und Abel sind variabel. Abel und Kain. Wieso konnte er sein Weib nicht? Warte mal. Kain und Abel. Und sie wurden Bauern und da gingen sie zu ihm und brachten ihm von den Früchten des Feldes, also Korn und Ulm und junge Schafe. Abel war Bauer und kein Schäfer. Und da sagte er, was Abel hat, gefällt mir gut, das Korn und die Rüben, aber was Kain hat, nicht. Warum nicht? Ich wusste gleich, dass er was gegen Abel hat. Abel war auch der kleinere Bruder von beiden. Und da war Kain ergrimmt und er sagte, warum bist du ergrimmt? Kain sagte, weil es ungerecht ist. Und er sagte, was ungerecht ist, bestimme ich, klar? Und da war Kain noch mehr ergrimmt und das wusste er. Und da schlug Kain Abel tot, der gar keine Schuld hatte. Und da fragte er, wo ist Abel? Und Kain sagte, keine Ahnung, soll ich vielleicht meines Bruders Hüter sein? Aber er wusste schon, dass Abel tot war von Kain. Und verfluchte Kain und schickte ihn in die Wüste. Kain Geld und nichts. Und da sagte Kain, die schlagen mich tot. Und er sagte, das stimmt. Er machte ein Zeichen an Kain. Wahrscheinlich Tinte. Und da durfte keiner Kain tot machen, weil er nämlich gar nichts gegen Kain hatte. Die steckten unter einer Decke. Sondern gegen Abel. Und Kain konnte wegziehen und heiraten und alles. Und Abel war tot. Was daran heilig sein? Alexanderplatz. Raus. Umsteigen. Oder ich laufe den Rest. S-Bahn, Rathaus geradeaus, Springerhaus. Auf dem Dach, Mick. I can get a satisfaction. Rotschori, Pacho, Pipoa. Oder ich fahre? Benutzen Sie bitte auch die hinteren Wagen. Sie sind schwächer besetzt. DDR-20. Oder ich laufe. DDR-20. Und ich mit links an der Treppe laufe. Links ist, wo der Daumen rechts ist. Mama, DDR-20. Ich laufe. Ist auch besser, wenn die Bahn stecken. Oder ich fahre. Ich laufe. Ich hab gesagt, ich laufe, also laufe. Ich laufe, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, lauf. 20 ist ranzig. 30 ist, warte mal, ist 40, ist 40. 50 ist 50, warte mal. DDR-20, DDR-20, DDR-20, DDR-20, DDR-20. Masse Licht. Masse Leute. Masse Fahne. Nicht durch. Doch vorne. Masse Ausländer. How do you do in Gummischuh? Sleep you very well in your Bettgestell? Oh, very much. What you say is Quatsch. Mama, ich kann Englisch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Folgt dem Beispiel unserer Westen. Stärkt die Republik mit Höchstleistungen im Rathaus, bitte melden, ich kann Sie nicht sehen. Hallo. Masse Leute, wenn die alle zu mir. Masse Licht. Rathaus, ich kann Sie nicht sehen, ich bin geblendet. S-Bahn. S-Bahn ist gut, S-Bahn. Ich muss durch, S-Bahn, Fressbahn. Die Faschisten haben Ernst Thälmann. Sie haben im Buchenwald Ernst Thälmann spricht zu dem Bauern, der sich, warte mal, der sich auf seinen Stock stützt. Thälmann grüßt freundlich. Thälmann holt ihn ein und grüßt freundlich. Thälmann unterhält sich gern mit einfachen Menschen. Was ich über Ernst Thälmann. Drrr 20. Die DDR ist richtig programmiert. Plan der Berliner, geschlossene Veranstaltung. Der Musterschüler, Nathan Dehr, Trabrennbahn Karl Zost. DDR-Sozialismus. Die können brüllen. Sieger der Geschichte. Wir sind auch hier. Fred der B. Besperren ab. Lass sie doch. Was ich über den neuen Fernsehturm, der neue Fernsehturm in der Hauptstadt der DDR, Berlin. Sag an mein Kind, so rau der Wind, Wien, Berlin, wie viele Städte das sind. 4. Mama. Masse Leute. Masse Licht. Das sehen Sie auch im Westen. Im Westen haben sie keinen so einen hohen Fernsehturm wie der Fernsehturm in der Hauptstadt der DDR. Ist mit seinen Mit seinen, 2334 Metern, der größte in Rathaus. Bitte kommen, ich sehe Sie jetzt. Danke, Rathaus. Der vollkommen ist wichtig. Die sozialistische Menschengemeinschaft ist unser größter Erfolg. Schöner unsere Hauptstadt macht mit DDR-20. Masse fahren. Masse Lärm. Grüßen wir den Vorsitzenden des... Hurra, hurra, hurra! Haben Platz genommen die Mitglieder des... Hurra, hurra, hurra! Und die Kandidaten des... Hurra, hurra! Und den Sekretär des... Hurra! Wir begrüßen den Stellvertreter des Vorsitzenden des... Hurra, hurra, hurra! Und den Stellvertreter des Vorsitzenden... Hurra! Weiterhin den Vizepräsidenten des... Hurra! PGH Hans Sachs. Schöne Schuhe. Bowling. Bowling ist... Wenn also Bowling ist, warte mal. Das ist ein Verfahren zur... Oh, schkack, schon dunkel. Ist ja schon dunkel. Scheiß. Masse Licht. Schon dunkel war, der Mond schien heller als ein Auto, blitzte schnell langsam um die Ecke. Stehend Leute schweigend ins Gespräch. Mama? Hat so ein totgeschossener Hase über... Also er lief geradeaus. Springerhaus. Bäh. Masse, bäh. Ach, hau ab hier, Kumpel. Wieso ich? Hau ab, ist besser, die lochen uns ein. Wieso? Mick. Mick ist nicht. Ist keiner da. Mick kommt. Ja, siehst du ihn? War alles Spinne. Die drüben haben uns beschissen. Mick kommt. Du spinnst. Der haut ab. Schön lange Haare hat er. Bis auf die Hüfte. Wenn Wind ist, stehen sie ab. Da sind welche. Masse Leute. Bäh. Auch bäh. Besperren ab, lösen auf, drängeln ab. Fred, was machen die mit den Leuten? Was machen die Leute? Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu... Mama, die wollen uns nicht zu Mick. Die haben uns beschissen, Kleiner. Mick hat mir. Ich will zu... Wie alt bist denn du? Hau ab hier, das ist ernst. Was machen die B? Drängeln ab. Ich will nicht. Wohin sollen wir? Spree oder was? Die machen aus. Power to the people! Power to the people! Power ist doch scheiße! I like Mick! Halt doch die Klappe, Kumpel! Die haben was gegen uns! Ich auch gegen die! Fressen halt! Die haben... Sie können uns doch hier nicht! Mir ist... Die haben ja Knüppel draußen. Geh zu Mama Bauch waschen! Was wollen die? Einmal darfst du raten! Die wollen uns... Hey, Ruhe bewahren, Leute! Nicht provozieren, ey! Wohin denn? Lassen Sie uns... Hat doch keinen Zweck, ey! Die... Wir sollen in die Ruine. Die wollen uns in die Ruine. Nicht in die Kirche schweben lassen! Aufhören! Amen, Friede sei mit euch! Kirschens kleiner Karle konnte keine Kirschen kauen. Mama, die wollen uns... Die machen Angst, die drängen uns in die Kirche. Ich kenne die, die hat kein Dach mehr. Die hauen uns. Die hauen uns in die Kirche. Die hauen auf die Köpfe, aufhören. Die dürfen nicht. Mama, Mick. Halten Sie den Mob. Mama, wir sind drin. Ich war noch nie in der Kirche, darf keiner kein was tun. Wir sind heilig. Lieber Gott, die hauen auch Mädchen. Die hauen alle. Die hauen, die dürfen doch nicht. Die singen. Oh, du lieber Augustin, nein, das ist... Mama, die hauen! Mick! Wir müssen brüllen. Alle brüllen, dann hören sie uns draußen. Brüllt! Arschkack, Bessre, Pocho, Pipo, wow! Mufred! Da ist Mufred, Deppe! Er haut in der Kirche, darf keiner! Kein Mufred! Manfred! Manfred! Hier, ich! Ich bin hier, dein Bruder. Nicht hauen mehr. Ich bin hier. Manfred, herkommen. Wir nicht hauen. Mann. Du Sau. Kein runter, kein fern. Ein Hörspiel von Ulrich Plenzdorf. Mitarbeit Norbert Schiffer. Sie hörten das Stück in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Hessischen und dem Norddeutschen Rundfunk. Die Rollen und ihre Darsteller waren Abel, Dirk Nawrotzki. Mutter Uta Halland. Vater Gerd Hauke. Manfred Helmut Zierl. Direktor Brade Wolfgang Reinsch. Tribünensprecher Günther Sauer und Fried C. Siebeck. Ferner wirkten mit Karin Frucht, Marin Kreumann, Maria Wieke, Marc-Oliver Bögel, Stefan Fischer-Fels, Ashoka Hohmeier, Rainer Kleinespel, Christian Moritz Krause, Thomas Lang, Armin Marewski, Ulrich Müller, Edwin Noel, Stefan Schad, Timo Schöfer, Andreas Stock und Thomas Viehweg. Ton und Schnitt Walter Joost und Karin Friedle. Assistenz Cynthia Schwab. Regie Norbert Schäffer.